täglich sündigt, dir täglich sündigt. O Menschen, dir täglich sündigt, ihr sollt ihr Engel Freude sein. O Menschen, dir täglich sündigt, ihr sollt ihr Engel Freude sein. O Menschen, dir täglich sündigt, ihr sollt ihr Engel Freude sein. Ihr sollt dir Engel Freude sein. Ihr sollt dir Engel Freude sein. Ihr sollt dir Engel Freude sein. Geschrei, dass Gott mit euch versöhnt sei, hat euch den süßen Trost, hat euch den süßen Trost verkündigt. Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch den süßen Trost verkündigt. Den süßen Trost hat euch den süßen Trost verkündigt. Engel Freude sein.